Tja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Zu alt für Sex? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Kann man überhaupt zu alt sein für Sex? Ich möchte heute Abend, heute Nacht mit alten Leuten, mit älteren Leuten reden und sie fragen, euch fragen, wie erlebt ihr eure Sexualität im Alter? Telefonnummer 0130 2911 und die Faxnummer 0130 1151 22. Und ich möchte heute Nacht noch aus aktuellem Anlass ein anderes Thema in unsere Sendung mit einbauen und mit hereinnehmen, nämlich das Thema Todesstrafe. In diesen Minuten, wir haben jetzt kurz nach 1:01:14, wird in Amerika die wegen zweifachen Mordes verurteilte Carla Tucker durch eine Giftspritze hingerichtet. Anlass für uns, euch zu fragen, was ihr über die Todesstrafe generell denkt und was ihr auch über diesen Fall denkt. Nochmal unsere Telefonnummer 0130 2911 und die Faxnummer 0130 1151 22. Wir beginnen mit Michelle und die ist 22. Hallo? Ja, hallo. Eine Frau? Nein, ein Junge. Ein Junge. Jawohl. Entschuldigung. Ja, mach nicht. Michelle stimmt aber, ne? Ja, Michelle ja. Stimmt. Zum Thema Sexualität im Alter, oder? Ja. Mhm. Und zwar, mein Problem ist, also meine Tante, die ist 60 und mein Onkel, der ist 62. Mhm. Und meine Tante, die ist in der 6. Woche schwanger. In diesem Alter? In diesem Alter. Aha, wie geht das? Ja, Fruchtbarkeit noch, ne? Wie? Noch nicht in den Wechseljahre. Aha, ist aber ausgesprochen ungewöhnlich, ne? Und sehr, sehr selten. Ja. Um nicht zu sagen, fast ganz unmöglich, ne? Ganz, ne, nicht ganz. Also es gibt Leute in dem Alter, die noch Fruchtbarkeit haben. Mhm. Und meine Tante, die meinte, sie wäre zu alt. Und ich finde das gar nicht. Mhm. Denn zu alt ist man für ein Kind eigentlich noch nie. Mhm. Also es ist ja nur wirklich, wenn es denn stimmt, ein biologisches Phänomen. Genau. Ne? Ein absolut biologisches Phänomen. Ne, es gibt viele. Na, so viele gibt es davon nicht. Nee, aber Nein. Es gibt... Frauen, die halt mit 60 noch Kinder kriegen können. Das ist ausgesprochen selten. Aber nun nehmen wir mal an, das ist in dem Fall deiner Familie ist es so. Ist es so, ja. Richtig. Und deine Tante sagt, dass sie sich für das Kind zu alt fühlt. Richtig. Diese Meinung teilst du aber nicht. Nein, die teile ich grundsätzlich nicht, denn Abtreibung, finde ich, das ist Mord. Und sie meint, also sie hat ja schon zwei Kinder. Mhm. Das erste ist 40 und das zweite ist 38. Und ich denke mir mal, auch in dem Alter mit 60 bin ich in der Meinung, kann man noch ein Kind großziehen. Mhm. Wobei ich in diesem Fall schon daran, da differenziert herangehen würde. Stell dir mal vor, sie würde dieses Kind wirklich bekommen. Fände ich das toll. Na gut, dann fändest du das erstmal toll. Aber sie ist 70 Jahre alt, wenn das Kind 10 Jahre alt ist. Sie ist 75 Jahre alt, wenn das Kind 15 Jahre alt ist. Ja, also ich finde es voll, ich finde es völlig legitim. Ich bin, weiß Gott, auch nicht jemand, der sagt, hier immer schnell und dann in jeder Problemsituation abtreiben. Ich würde auch nicht so sagen, Abtreibung gleich Mord. Hm. Finde ich es schon ausgesprochen respektabel, wenn eine Frau dann sagt, ich fühle mich dafür zu alt und kann vielleicht auch die Verantwortung nicht tragen, jetzt nochmal ein ganz neues Wesen aufzuziehen von klein auf. Nein, aber ich habe auch ein Kind. Und ich bin 22 und bin alleinerziehender Vater und ich habe das auch von vornherein auch groß gekriegt und ich denke mir mal, sie hat da so viel Spaß und Freude dran, der fing jetzt an zu laufen. Und da denke ich, also sie würde das packen, weil sie ist zwar 60, aber vom Verstand und vom Alter her fühlt sie sich noch wie 40. Na gut, also, aber sie geht, wenn man 60 ist, geht man halt auf das Ende des Lebens eher zu. Na klar, weil es gibt ja auch Leute, es gibt ja auch Leute, die werden 90 oder 100. Gibt es auch, ja. So, mhm. Wenn das Kind jetzt quasi käme, wäre sie immer noch 60. Mhm. Ja gut, so. Das Alter haben wir gerade berechnet schon. Na klar, aber wenn das Kind jetzt 30 Jahre alt ist. Ist sie 90. Und sie, ja richtig, hat aber das Kind immer noch was von seiner Mutter, okay. Bevor man sowas abtreibt, verstehst du? Ja, also ich könnte das verstehen und ich fände es auch okay und legitim, wenn die Tante sich dazu entscheidet, das Kind abzutreiben. Ich teile deine Auffassung da nicht so euphorisch und ich finde, das sollte man wirklich dann der Frau überlassen, ja, na klar. Wie sie sich dazu verhält und ob sie sich dessen auch stabil genug fühlt für so eine Sache noch. Stabil genug wohl, nur das Problem ist ja, sie könnte es sich vorstellen, 50-50. Also sie war bei Pro Familia wegen der Abtreibung. Und Michael, sag dir doch mal ganz einfach, dass sie mal bei uns anrufen soll. Fände ich sehr interessant. Ich würde mich sehr gerne mit ihr unterhalten. Habe ich ihr ja schon gesagt. Aber sie traut sich ja halt nicht, über so ein Thema zu sprechen, dann weil sie meint... Versuch es doch nochmal. Hat er irgendwie gespöttet oder so? Ja, also ich werde sie nicht verspotten, das kannst du ihr sagen. Nein, sie spricht jetzt nicht von dir, sondern... Ist klar. Also sie guckt deine Sendung jeden Abend und... Das heißt, heute Abend schaut sie auch zu. Na klar. Also ich würde sehr, sehr gerne mit ihr reden und möchte sie ermutigen, es doch mal zu versuchen. Ich fände es wirklich interessant. Okay, Michelle. Darf ich noch zwei Leute grüßen? Nee, das machen wir heute mal ausnahmsweise nicht. Ausnahmsweise nicht. Tschüss. Alles klar, danke, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Robert und der ist 79. Jawohl. Guten Morgen, guten Robert. Guten Abend und guten Morgen, ja. Domian. Zu alt für Sex heißt unser Thema. Ja. Kann man zu alt sein für Sex? Nein, also ich habe festgestellt, um sich zu verlieben, ist man nie zu alt. Wann kann man bis ins hohe Alter. Wann hast du dich das letzte Mal verliebt? Ja, ich bin gerade dabei. Du bist gerade dabei mit 79. Ja. Erzähl mal ein bisschen was von deiner Flamme. Ja, also ich war verheiratet, bin geschieden, hab dann fast 20 Jahre eine Partnerin gehabt, die ist jetzt mittlerweile 82 und die hat ausgesprochen Spaß immer am Sex gehabt. Jetzt allerdings vor kurzem ist sie ins Altersheim gekommen, weil sie doch sehr abgebaut hat. Also da ist jetzt leider das vorbei. Aber das hat mich nicht entmutigt. Ich habe dann versucht über eine Kontaktanzeige der Zeitung, habe dann einige Zuschriften bekommen und habe mir die Damen so der Reihe nach näher betrachtet. Aha, und einen hast du dir rausgepickt? Ja, genau. Wie alt ist die Dame? Die Dame ist 73. 73, also ist ja altersmäßig ähnlich, ne? Ja, doch. Sag mal, Robert, 79 Jahre alt, ist ein ordentliches Alter schon, was du hast. Und du kannst auf ein langes Leben und auch ein langes Sexualleben zurückblicken. Das kann man sagen, ja. Wenn du jetzt so die Zeiten vergleichst, als du jung warst oder jünger warst, sagen wir mal so 30, 40 oder 20, 30, 40 und jetzt, was hat sich in deiner Sexualität verändert? Ja, also weißt du, der Seniorensex hat einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber dem Sex im Jugendalter. Nämlich? Weil nämlich die ganze Spannung und die Angst vor ungewollter Schwangerschaft entfällt. Man kann also ganz locker und entspannt das genießen. Man braucht keine Kondome, man braucht keine Pille. Das ist also einfach richtig romantisch. Denkt man denn in diesem Alter auch noch so viel an Sex wie früher? Naja, das ist schon etwas gebremst, aber die Lust ist natürlich nach wie vor da. Solange die Gesundheit mitmacht, gibt es da keine Grenze nach oben. Würdest du sagen, dass du im Laufe des Alters, also je älter du geworden bist, aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast, letztendlich intensiver den Sex erlebst sogar als früher, ganz früher? Ja, richtig. Also das habe ich gemerkt. Früher hatte ich, da waren immer Bedenken da, damals zu meiner Jugendzeit, da hat es noch keine Kondome in dem, hat es zwar schon gegeben, aber noch keine Pille. Und da war dann eine häufige Praxis, war eben der Coitus Interruptus. Und das ist ja weder für die Frauen noch für den Mann gerade die ideale Lösung. Infolgedessen war das Sexleben war irgendwie gestört und gehemmt. Und unbefriedigend auch. Ja, genau. Ja. Und das hat sich nach dieser, sobald einmal die Menopause da ist, ist die Sache ja völlig problemlos. Ja. Nun sind deine Freundinnen, so wie du es gerade geschildert hast, so in etwa in deinem Alter. Ja. Gibt es dann auch schon mal so Fantasien, dass du gerne mal auch mit einer ganz jungen Frau nochmal würdest wollen? Du, Domian, kannst du ein bisschen lauter sprechen, verstehst du? Ich habe gefragt, ob du vielleicht auch die Fantasien hast, ab und an mit einer ganz jungen Frau nochmal ins Bett zu gehen. Das könnte ich mir wohl vorstellen, ja. Aber das hat sich bisher noch nicht so ergeben. Das hat sich leider. Ich habe zwar eine junge Freundin, kann man wohl sagen, die mag mich auch sehr gern, aber für sie ist das ja kein Thema. Sie sagt, nein, ich könnte ja beinahe ihr Opa sein und da will sie nicht ran an das Thema, obwohl wir uns sonst sehr gut verstehen. Ist man im Alter, im hohen Alter, auch noch so leicht erregbar wie früher? Ja, also das ist schon durchaus der Fall, ja. Und daraus schließe ich dann, dass auch jetzt im Fall von eines Mannes, von Männern, dass auch die Erektion noch so klappt und funktioniert wie mit 30, 40. Ja, doch. Also was mich betrifft, da kann ich durchaus zufrieden sein. Kannst du nicht klagen? Ja, kann ich nicht klagen. Ja. Es hat sogar den Vorteil, dass man dann noch intensiver auf die Partnerin eingehen kann. Mhm. Man kommt nicht mehr so früh, wie das vielleicht im Jugendalter der Fall ist. Mhm. Und das kommt ja der Partnerin und der Beziehung zugute. Ja. Ne? Hat sich an deinem Orgasmusgefühl etwas verändert im Laufe der Jahrzehnte? Nein, eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. Nee. Mhm. Wie stellst du dir jetzt so dein weiteres Leben vor? Glaubst du, dass du so bis ans Ende deiner Tage halt auch so richtig Spaß am Sex haben wirst? Ich denke schon, ja? Solange die Gesundheit mitmacht. Mhm. Wie ist das denn so bei anderen Männern in deinem Alter? Redet ihr auch über solche Sachen oder ist das doch eher noch ein Tabu? Nein, das Thema wird eigentlich kaum unter Männern meines Alters redet man über diese Dinge weniger. Mhm. Aber wir haben jetzt darüber geredet. Das finde ich ganz toll, dass du angerufen hast und auch so freimütig darüber gesprochen hast. Ja, ja. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir mit deiner neuen Freundin viel, viel Erfolg und viel Glück. Danke, Domian. Tschüss, Robert. Ja, okay. Tschüss. Toll, mit 79 noch so drauf. Das gefällt mir. Ellen, 62. Hallo, Ellen. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, deine Sendung ist ganz toll. Ich danke dir. Ich bin aber ein bisschen aufgeregt. Macht gar nichts. Kriegen wir schon hin. Also, ich wollte mal erzählen, ich war fast 20 Jahre mit einem Mann glücklich verheiratet, der 25 Jahre älter war als ich. Mhm. Und als ich 59 war, da war er 84, ist er dann verstorben. Also wir haben ein wunderbares Leben gehabt und wir waren glücklich bis zuletzt, auch sexuell, war alles ganz normal, also es ist wunderbar. Mhm. Und ich muss sagen, also... ich muss meinem Vorredner recht geben. Ja. In dem Alter kann man den Sex viel besser genießen als mit 18. Also ich habe jetzt auch alles. Jetzt habe ich einen netten Partner wieder kennengelernt. Mhm. Der ist 12 Jahre älter als ich, also 74. Mhm. Ich bin jetzt 62. Mhm. Und nur, er hat ein Handicap, weil er nach einer schweren Prostata-Operation keine Erektion mehr bekommen kann. Mhm. Und wir können also nur Petting machen. Mhm. Nicht? Aber ich muss sagen, da ist so viel Liebe und Zärtlichkeit dabei. Und wir haben beide unseren Orgasmus trotzdem. Mhm. Nicht? Und ich habe immer gesagt, mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass man sich noch mal so verlieben kann wie mit 18. Mhm. Und dass der Sex dann auch noch so schön ist. Muss ich mal fragen, er hat, trotz dass er keine Erektion bekommt, hat er einen Orgasmus? Ja, er hat das trotzdem. Das funktioniert. Mhm. Ja, er hat trotzdem einen Orgasmus. Mhm. Ja. Und da sind wir beide so glücklich drüber. Und ich wollte das einfach mal sagen. Finde ich sehr schön, Ellen. Dann kannst du das auch bestätigen, dass durch das Alter die Lust an der Erotik nicht nachlässt. Nein, das ist lässt nicht nach. Mhm. Ich glaube, dass auch noch viel mehr noch andere Sachen damit spielen. Irgendwie ein ganz anderes Empfinden. Man hat auch viel mehr Zeit füreinander. Mhm. Man hat Ruhe, aufeinander einzugehen. Irgendwie, deswegen kann ich auch gar nicht verstehen, dass es manchmal heißt, ja, man braucht so viel Abwechslung, Ziehstellungen oder Swingerclubs. Da sage ich immer, also das sind bestimmt Leute, die den Sex nur als Technik betrachten. Ja. Denen wird das dann mit der Zeit langweilig. Da ist bestimmt keine Liebe und Zärtlichkeit und kein Empfinden. Ihr macht das dann auch eigentlich so in der klassischen Methode, also ohne Verrenkungen und sowas, ohne Anketten. Ja, ohne Anketten, ohne alles. Ja. Nur mit viel Gefühl. Ja. Mit viel Gefühl und mit viel Liebe. Junge Leute haben fast jeden Tag Sex. Wie ist es bei dir und bei euch? Also ich muss sagen, wir haben auch sehr oft Sex. Mhm. Also es ist zwar unterschiedlich, also im ersten Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir fast jeden Tag Sex gehabt. Ja. Aber dann, ich meine, dann wird es ein bisschen ruhiger, aber wir haben trotzdem regelmäßig jede Woche, also mein Handy, das fängt an zu piepen. Ich höre schon, ja. Heißt das, dass wir nicht... Wir haben aber regelmäßig jede Woche mindestens 2-3 Mal Sex. Ja. Mhm. Lebst du mit deinem Freund zusammen? Ja, ich habe meine Wohnung und er hat seine Wohnung, aber wir leben immer zusammen. Wir sind mal 14 Tage bei mir und mal 14 Tage bei ihm. Ich würde gerne mit dir noch reden oder dich ansprechen auf das Thema Onanie und Alter. Ist das für dich auch völlig okay, dass du das ab und zu mal vor... Ich muss sagen, also onaniert habe ich eigentlich fast nie. Mhm. Also vielleicht in meinem ganzen Leben einmal, also ich habe das nie gemacht. Wie kommt das, Ellen? Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie, ob ich da Hemmungen hatte oder was, ich Ich habe das nie gemacht. Also du hast lieber einen Mann dabei. Ja. Kann man ja auch verstehen. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Lieber so rum als umgekehrt, ne? Ja. Also das finde ich schon völlig ja. in Ordnung. Ja. Wenn man älter wird, das bringt die Natur nun mal so mit sich, wir werden alle nicht jünger, wird man körperlich auch, verändert sich der Körper. Man ja. schrumpelt ein bisschen, man kriegt ein bisschen Hängebauch und sowas. Ja. Sind das so Eindrücke, die einen dann vielleicht auch ein bisschen weniger anregen, wenn man so den Partner sieht, der vielleicht auch ein bisschen verschrumpelt ist oder so? Mhm. Oder macht dir das gar nichts aus? Nee, das macht mir eigentlich nichts mhm. aus. Nein, weil er ja so noch geistig und mhm. alles ist er ja jung. Er ist für mich einfach, ich sehe das Alter mhm. überhaupt nicht. Ne? Also rundherum ist alles in Ordnung und ja. Trotz auch eures Alters, du bist über 60, dein Freund über 70, ja. Funktioniert das alles so wie wunderbar, in jungen Jahren ja. und ihr seid glücklich damit. Ja. Ja, wunderbar. Das ist toll zu hören. Das ja. ist, darüber wird so wenig gesprochen in der Öffentlichkeit. Ja. Ne? Da schämen ja. die Menschen deswegen sich. Deswegen habe ich auch angerufen, ich mhm. habe gesagt, wenn das Thema kommt, ja. dann rufe ich an. Da habe ich auch Glück gehabt, dass ich also, durchgekommen bin. Darf ich noch was zur Todesstrafe ja, sagen? Bitte, Ellen, ja. Ja, also ich bin total gegen die Todesstrafe. Mhm. Hast du diesen Fall von der Carla Tucker ein bisschen verfolgt in den Medien? Ja, ich hab ihn etwas verfolgt, ja. Mhm. Ja. Ja, und da war ja eben noch eine Sendung über Todeskandidaten mhm. im ersten Programm. Mhm. Also ich weiß nicht, ich finde die Todesstrafe total sinnlos, wenn sie so lange danach erst vollzogen mhm. wird. Mhm. Denn in dieser langen Zeit kann sich doch wirklich ein Mensch verändern. Und ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin, dass man nach 14 Jahren mhm. noch einen Menschen mhm. hinrichtet. Würdest du denn dafür plädieren, wenn dieses Verfahren schneller abzuwickeln wäre, also wenn die Verurteilung stattfinden würde und direkt am nächsten Monat dann die Strafe vollzogen würde? Wärst du denn dann dafür? Ich weiß nicht, also gut, ich kann mir vorstellen, wenn das so ist, was mit den Kindern so passiert, mm, nicht? Mm. Aber an für sich bin ich total dagegen. Also gäbe es in Deutschland eine Volksabstimmung, würdest ja. du dagegen stimmen? Ja, ich ja. würde dagegen stimmen, ja. Ich würde auch dagegen stimmen und ich bin froh, dass wir in Deutschland so weit sind, dass wir keine Todesstrafe mehr haben. Und ich finde es auch sehr bedauerlich, dass das in Amerika immer noch gang und gäbe ist. Ja. Man muss sich das vorstellen, seit 1976 sind ja. 432 Menschen hingerichtet worden. Ja, ja, und wie viele Unschuldige Wie viele Unschuldige sein? Eventuell dabei sind, ja. Ja, und wenn nur zwei Unschuldige mhm. dabei sind. Allein das ist Grund genug, eine solche Strafform letztendlich nicht zuzulassen. Ja. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung und auch dafür, dass du zu unserem Thema so frei gesprochen hast. Ja, alles Gute. Gute weiterhin. Tschüss, Ellen. Für deine Sendung. Danke. Tschüss, Ellen. Jetzt begrüße ich herzlich den Michael und der ist 23. Ja, genau. Hallo, Domian. Hallo, Michael. Zum Thema Sex im Alter oder zum Thema Todesstrafe? Zum Thema Todesstrafe. Ja. Was ist deine Auffassung? Also ich hatte das gerade schon gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut für die Todesstrafe. Mhm. Weil ich bin der Meinung, dass die Leute, die sich anmaßen, anderer Leute Leben zu nehmen, dass die das Recht aufs Leben verloren haben. Mhm. Und das Beispiel, sagst du so, dass dieses Gesetz setzt du so in die Welt. Das sagst ja. du so. Das steht ja nirgendwo geschrieben, das setzt du so. Auge im Auge, Zahn im Zahn. Das ist richtig, genau. Mhm. Das ist meine Meinung. Mhm. Weil ich bin, die hat ja diese Frau, die jetzt gerade gestorben ist, sie hat ja diese Leute nicht gerade einfach nur, weil sie Hunger hatte oder sonst irgendwas umgebracht, sondern weil sie unter Drogen stand mhm. und dann auf eine bestialische Art und Weise. Mit einer Spitzhacke. Richtig. Ich plädiere auch nicht für Mitleid mit dieser Frau. Sie hat sicher sie hätte sicher eine sehr krasse Strafe verdient. Weil das war schon sehr brutal, was da vorgegangen ist. Dieser Meinung bin ich auch. Und ich sehe nicht ein, dass dafür, wenn ich es jetzt mal leider auf die materielle Art und Weise klären muss, nicht ein, dass dafür noch irgendein Pfennig ausgegeben wird, um die zu resozialisieren. Hm. Also weißt du, wie viel Geld ausgegeben wird, ein Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten von Amerika, über all die Jahre, bis es dann zur Vollstreckung der Todesurteils kommt? Da gebe ich dir auch gerade recht, weil ihr euch ja gerade darüber unterhalten, dass die Frau 14 Jahre warten musste. Das ist mhm. natürlich der absolute Schwachsinn. Ja. Mhm. Nun hat diese Frau sich ja sehr verändert. Sie ist Christin geworden, sie hat geheiratet und bereut ihre Strafe. zutiefst, wie sie sagt, wie sie es in den Interviews gesagt hat. Das würde dich aber auch nicht überzeugen. Nein, absolut nicht, weil das hätte sie sich vorher überlegen sollen, bevor sie sich die Pillen geschmissen hat und bevor sie da die beiden Leute... Nun gibt es ja Gott sei Dank auf der Welt im Laufe der Jahrhunderte eine zivilisatorische Entwicklung. Hältst du es nicht für einen Fortschritt, dass man von dieser barbarischen Form, nämlich Auge um Auge und Zahn um Zahn, dass man das überwunden hat und dass man nach anderen Strafformen gesucht hat und sie auch gefunden hat? Welche meinst du, wenn ich mal so fragen darf? Lebenslänglich zum Beispiel. Lebenslänglich? Mhm. Lebenslänglich, nur als Beispiel dafür, was in Deutschland ein Knastplatz kostet, ungefähr 1000 Mark im Monat. Also du gehst absolut materiell ran? Es geht mir im Endeffekt darum, ich sehe nicht ein, dass ich meine Steuergelder dafür verschwende, dass solche Menschen will ich nicht mehr bezeichnen, obwohl Menschen natürlich... Also nur gibt, deine Meinung ist mir klar, nur gibt es ja das ganz, ganz große Gegenargument, das Ellen gerade auch brachte, dass immer wieder Menschen hingerichtet werden, die unschuldig sind. Allein, dass dieses passiert immer wieder, ist das nicht Grund genug, sich von der Todesstrafe zu verabschieden? Auf der anderen Seite, es gibt vielleicht auch Leute, die grundlos 25 Jahre oder lebenslänglich halt in Sicherheitsverwahrung in den Knast kommen. Aber die leben noch. Und die haben vielleicht die Chance, nochmal 10 oder 20 Jahre in Freiheit zu leben. Wie leben die denn, fragen wir uns doch mal. Okay, in Deutschland leben wir natürlich verdammt gut, aber in anderen Gefängnissen lebt man da nicht ganz so gut. Aber sie leben. Und ja, aber sie leben. Und sie haben eventuell die Chance, rehabilitiert zu werden, was es ja auch immer wieder gibt. Aber sie haben noch einen ganz kleinen Rest von gutem Leben unter Umständen vor sich. Richtig, unter Umständen. Nur, was man den Leuten, sag ich mal, 25 Jahre zumutet und auf einmal stellt sich raus. Jetzt argumentierst du plötzlich menschlich? Nein, das andere ist für mich keine unmenschliche Form. Mhm. Es ist nur, die Gesellschaft vor einem kriminellen, gefährlichen Individuum zu schützen. Mhm. Das ist für mich nur aus gesellschaftspolitischen Gründen. Mhm. Weil der kommt wieder zurück, okay, man sieht's doch. Ja gut, geschützt bist ja auch unter Umständen, wenn jemand lebenslänglich sitzt. Wobei du jetzt wahrscheinlich ansprichst, und da gebe ich dir wieder recht, auf die traurigen Fälle der neuen Zeit, der letzten Zeit, dass Kinderschänder im Knast gesessen haben und dann wieder rausgekommen sind und wieder was angerichtet haben. Und teilweise gar nicht in den Knast kommen, sondern weil sie auf Bewährung, ja. Da bin ich insofern auf deiner Seite, nicht auf der Seite, dass man die hinrichten sollte, sondern dass man die wirklich gnadenlos ein Leben lang einsperren sollte. Damit so etwas nicht nochmal passiert. Ja gut, nur wie gesagt, da muss ich leider dann wieder den materiellen Punkt ansprechen und tut mir leid, ich zahle schon genug Steuern und Steuerklasse 1, das kraft einen ganz schön nieder. Und da sehe ich nicht ein, dass ich mein Geld dafür verschwende, dass solche, entschuldige Formulierung, Drecksäcke. Also ich finde, meine Auffassung ist, dass man diese Frage nicht, weiß Gott, nicht primär unter dem materiellen Gesichtspunkt urteilen sollte. Du tust es, ist dein gutes Recht, insofern ist es auch völlig in Ordnung. Du würdest pro Todesstrafe stimmen, käme es zu einer Abstimmung bei uns. Aber auf jeden Fall. Danke für deine Meinung, Michael. Gerne geschehen. Ciao. Tschüss. Jetzt ist am Telefon die Eve. Stimmt das? Eve. 63 Jahre alt. Ja, noch. Noch? Wir haben schon mal irgendwann miteinander telefoniert und ich wollte dreimal schon zu diesem Thema Kalafay Taka was sagen und bin aber nie zurückgerufen worden. Mir schnürzt die Kehle zu, wenn ich erstens an das denke oder das noch im Hinterkopf habe, was ich gerade gehört habe. Mhm. Und wenn ich an diese Hinrichtung denke. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel darüber gesehen und ich weine also jetzt fast. Es ist heute ein sehr merkwürdiger Tag. Ich habe mit dem Zug erlebt, wie zwei Menschen sich vor Züge geworfen haben. Also ich habe es nicht erlebt, aber wir haben deswegen eine Viertelstunde Verspätung gehabt. Und habe ich gedacht, vielleicht kann diese Frau am Leben bleiben. Ich habe da ein ganz großes Gegenargument. Und zwar, ich weiß es nicht, ob du das Gedicht kennst, Die Füße im Feuer von Konrad Ferdinand Meyer. Nein, kenne ich nicht. Und das ist auf einer Hugenottenjagd. Und ein Junker des Königs hat die Frau ermordet. Und der sieht das immer wieder im Traum. Und die letzten Worte sind... gemordet hast du teuflisch mir mein Weib und lebst. Mein ist die Rache, redet Gott. Ob ich jetzt Christin bin oder nicht, das ist egal, aber ich denke, wir dürfen Menschen das Leben nicht nehmen, was natürlich nicht heißt, dass ich morden darf. Aber diese Frau war gar nicht die war ja von Sinnen, als sie das gemacht hat. Du meinst also, auch wenn ein Mensch einen anderen umgebracht hat, haben wir als Gesellschaft wiederum nicht das Recht, diesen Menschen umzubringen? Nein, wir haben nicht das Recht. Und das darf man sich auch nicht nehmen. Nein. Dieser Auffassung bist du. Ja, ganz, ganz klar. Mhm. Und als ich letzte Woche ziemlich krank war, ziemlich viel Schmerzen hatte, da habe ich gedacht, meine Güte, du kommst irgendwie wieder ins Leben, aber dieser Frau wird einfach das Leben genommen. Wir haben das Recht nicht. Ich finde auch, dass das jetzt wieder sehr stark in der Öffentlichkeit über die Todesstrafe diskutiert wird, vor allen Dingen in den USA. Wir brauchen ja nicht diskutieren, bei uns ist die Gesetzeslage Gott sei Dank richtig, wie ich finde. Ja. Was mich allerdings sehr geärgert hat, ist, dass diese so aufgeputscht wird. Ich glaube aufgrund dessen, weil das eine Frau ist. Ja, das hat sie ja auch gesagt. Wenn man gegen meine Todesstrafe ist, muss man ganz allgemein gegen die Todesstrafe sein. Wie viele Männer sind in den letzten Jahren hingerichtet worden? Das ist halt immer eine kleine Zeile irgendwo in der Zeitung und kein Mensch spricht darüber. Ne? Ja. Jetzt, das ist ja Hollywood. Ne? Sie hat im Rausch jemanden umgebracht, sie ist Christin geworden, sie hat ihren Kaplan geheiratet und so weiter. Das ist natürlich alles Emotion, auch typisch amerikanisch, dieses jetzt wieder richtig in die Medien zu bringen. Ja. Aber sie hat doch was in Gang gesetzt. Sie hat was in Gang gesetzt, wollte ich gerade sagen. Was in Gang gesetzt. Hoffentlich. In dieser leichtlebigen Zeit und Medienzeit auch, ist das vielleicht in drei Wochen schon wieder vergessen. Ja, was ich jetzt noch sagen möchte dazu, der George Bush hätte sie ja begnadigen können. Es ist für ihn ein Wahlkalkül. Er hat Angst, Wähler zu verlieren. Mhm. Clinton hat Angst, Wähler zu verlieren, wenn er sagt, nein, wir setzen sie jetzt aus, wir hören jetzt auf. Das ist ein demokratisches Land, ich verstehe das nicht. Also George Bush, das ist der Sohn von ehemaligen Präsidenten und ist jetzt Gouverneur in Texas. Ja. Und man sagt ihm nach, dass er ein ganz knallharter Typ ist und sich somit die konservativen Wählerstimmen halt holt. Ne? Ja, genau. Dich empört das und dir geht das richtig ans Herz, ne? Dir geht es richtig ans Herz. Ja, mir geht es sehr ans Herz. Mhm. Sehr ans Herz. Und ich habe gedacht, ich rufe da noch an, aber das bringt ja alles nichts. Da sind ja so viele Menschen gewesen und haben demonstriert und haben, weiß ich nicht, gebetet. Ich habe also vorhin auch noch, hat die ARD noch eine Sendung gebracht dazu. Das habe ich mir auch noch angeguckt. Man kann nur hoffen, dass dieser Fall jetzt auch in diesem großen Amerika ein bisschen was vielleicht in Gang gesetzt hat. Ja. Und damit die Amerikaner auch auf unsere Zivilisationsstufe endlich mal nach oben kommen. Ja. Und diese Form der Strafe abgeschafft wird. Hoffen wir das. Hoffen wir das alle. Ist ja auch so, der Bruder eines der ermordeten Menschen hat sich auch dagegen ausgesprochen. Hat sich dagegen geäußert. Wobei, das hat mich sehr gewundert. Also ich kann verstehen, wenn der sagt, ich möchte nicht, dass diese Frau hingerichtet wird. Mhm. Ich kann aber nicht verstehen, dass er sagt, ich habe ihr verziehen. Doch, das hat er getan. Das glaube ich auch. Das ist mir wieder sehr schwer nachvollziehbar, wenn mein ganz naher Angehöriger so bestialisch hingerichtet würde von jemandem, könnte ich das, glaube ich, nie verziehen. Ich könnte rein gedanklich sagen, ich bin gegen die Todesstrafe, ganz analytisch und rational, aber so vom Herzen verzeihen. Na gut, man guckt nicht in die Leute rein. Also es ist wahrscheinlich dann sogar etwas ganz Großes, wenn er das so kann, ne? Ein ganz großer Akt. Ja. Und welches die Quelle ist, das wissen wir nicht. Vor allen Dingen, wenn die dann sagen, wir sind Christen und wir wollen, dass die umgebracht wird. Was sind das für Christen? Jesus hat nie sowas im Neuen Testament gesagt, dass Menschen, ganz im Gegenteil. Wie viele Millionen Menschen sind von Christen, von der katholischen Kirche in all den Jahrhunderten umgebracht worden? Ne? Inquisition, Hexenverbrennung und so etwas. Ne? Jedenfalls kann ich heute Nacht nicht über Sex reden. Das ist und gar nicht. Völlig okay, dass du das jetzt nicht machst. Und ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Ja. Alles Gute, Eve. Danke. Tschüss. Jetzt haben wir 1.29 Uhr gleich und jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist 1Live, hier ist das Talkradio von 1Live und dem WDR Fernsehen und heute Nacht heißt unser Hauptthema zu alt für Sex. Und ich möchte gerne mit älteren Leuten reden über ihre Erfahrungen mit Sexualität. Erlebt ihr die Sexualität im Alter anders, intensiver? Seid ihr noch so sehr interessiert an Sexualität wie früher? Oder vielleicht seid ihr sogar noch mehr interessiert an Sexualität? Ist Onanie für euch ein Thema? Über all diese Fragen würde ich gerne mit euch reden. Wenn ihr Lust habt, ruft mich an 01309211 oder ihr könnt mir auch faxen. Dann dürft ihr aber nicht vergessen, die Telefonnummer auf das Fax zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Die Faxnummer lautet 0130 11 51 22. Jetzt freue ich mich, dass Edith angerufen hat und Edith ist 79 Jahre alt. Guten Morgen, Edith. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo. Mir schlägt das Herz erst bis zum Hals hoch. Du bist ganz aufgeregt. Ist gleich vergessen, sage ich dir. Ist gleich vergessen. Du rufst zum Hauptthema an? Ja. Ich rufe zum Hauptthema an. Ich bin 79 Jahre. Ja. Und ich habe weder Verwandtschaft noch sonst jemand, noch Kinder. Mhm. Und bin mal auf die Idee gekommen, mal eine Kontaktanzeige aufzugeben. Mhm. Und zwar, ich stehe auf jüngere Leute. Ja, du stehst auf junge Männer. Ja. Wie jung dürfen oder müssen sie sein? Nur das ist unterschiedlich. Also gehen wir, wie jung? Dürft er 40 sein? Der kann 39 sein, der kann 50 sein, das ist, kommt drauf an. Dürfte er auch. Und jedenfalls habe ich 174 Zuschriften bekommen. Hey! Ja. Und habe mir da so ein paar rausgepickt. Und eins ist eine sehr, sehr schöne Freundschaft und eine Liebe geworden. Aha. Und der Mann ist 51 Jahre. Ja. Ich bin 79. Mhm. Ja, aber wir sitzen nun nicht vorm Fernseher und halten Händchen oder was. Das darfst du nicht denken. Ja, was macht ihr denn sonst? Wir machen die verrücktesten Sachen, was du dir denken kannst. Wir machen unter anderem, aber das ist nicht abends um 7 oder um 8, das geschieht die Nacht um 4 oder um 5. Ja. Dann machen wir uns im Bad ein Ölbad. Aha. Ja. Ja. Und dann brennen wir sämtliche Kerzen an, die vorhanden sind. Ja. Da brennen manchmal 50, 60 Kerzen im Bad. Aha. Dann nehmen wir eine Flasche Sekt mit. Aha. Dann kommt ein kleines Höckerchen dazu. Aha. Mit ein paar kleinen Imbiss drauf. Dann schwimmen wir so eine Stunde vielleicht im Bad. Ja. Ja. Dann raus aus der Wanne. Ja. Und dann ziehe ich ihm manchmal so ein sexy Nachthemd an von mir. Von dir? Aha, da werden ein paar Kässe Aufnahmen gemacht. Und ich ziehe mal mein Pelzmantel über. Nackt natürlich. Ihm, ja. Er ist dann nackt und zieht deinen Pelzmantel an. Ja, genau. Und es bleibt natürlich schon offen. Da werden auch ein paar Aufnahmen gemacht. Ja. Dann geht es natürlich auch ins Bett und dann geht es erstmal richtig zur Sache. Du darfst aber nicht denken, dass er mit einem Mal die Nase voll hat. Überhaupt nicht, denke ich das. Überhaupt nicht. Das dauert wahrscheinlich, das kommt wahrscheinlich 3-4 Mal vor. Ach ne, das kannst du annehmen. Und im Großen Ganzen, man sieht mir das Alter noch nicht an. Edith, warst du immer schon so drauf? Oder bist du im Alter erst zu so einer sexy Frau geworden? Also ich muss dir was sagen. Ich habe mal eine sehr dicke Freundschaft gehabt mit einem Sänger, der ging dann weg von hier, von unserem Städtchen. Mhm. Und jahrelang, da ich nur als Gaststättenleiter tätig war, hatte ich gar nicht die Möglichkeit, eine feste Bindung einzugehen. Mhm. Und jetzt habe ich durch Zufall diesen Mann kennengelernt. Mhm. Das ist eine Liebe, also von meiner Seite, wie es von seiner Seite aussieht, weiß ich nicht, aber ich denke doch, dass das Gleiche ist. Mhm. Wenn er schon ein paar Mal hier gewesen, dann muss immerhin 8 Stunden mit dem Auto fahren. Wir sind ganz schön auseinander. Mhm, mh. Ja? Würdest du denn von jetzt sagen, wenn du das alles vergleichst, was du in deinem Leben schon erlebt hast, dass das was ganz Ausgefallenes und Besonderes ist, was du im Moment erlebst mit diesem Mann? Also ich muss dir sagen, das ist viel intensiver und viel inniger. Mhm. Ist es gar die größte Liebe, die du bisher hattest? Ja, ja. Das ist ja doll. Ja, das ist ja wirklich toll. Das macht einem so Mut, ne? Kann ja ganz viel noch passieren so im Leben. Ja, wir sind auch jetzt über Weihnachten 3 Wochen zusammen gewesen hier. Und es war ganz toll. Edith, er ist ja nun doch einiges jünger als du, 51, ne? Hast du er ist 28 Jahre jünger. 28 Jahre. Hast du, ich habe gerade dieses Thema auch mal so vorsichtig angesprochen, hast du manchmal Hemmungen, dass du schon ein bisschen schrumpeliger bist und so? Nee, ich bin nicht schrumpelig. Na gut, bist du nicht. Aber man ist ja mit 79 ist die Haut ja nicht mal so wie mit 20, ne? Na, das ist selbstverständlich, aber im Großen und Ganzen sieht man mir das nicht an. Mhm. Also da gibt es keine Hemmung, dass du dich schämst vor ihm, dass der Busen vielleicht nicht mehr so stramm ist wie früher oder sowas. Nein, durchaus nicht. Mhm. Durchaus nicht. Auch so, ich kann mich auch mit dem Busen und so noch sehen lassen, was er natürlich nur nicht mehr ist, so wie für einen 20-Jährigen. Aber wenn ich so manchmal Leute sehe, dann sieht eine 30-Jährige schlimmer aus wie ich. Edith, wie oft, jetzt Hand aufs Herz, zwischen uns beiden Betschwestern, wie oft am Tag denkst du an Sex? Ach Gott, nee, jeden Tag. Jeden Tag. Das sagen kann. Zu jeder Stunde, gar? Ja, nur wenn es sein muss, ja. Ich habe gerade schon das Thema angesprochen, ältere Leute und Onanie. Wie ist das bei dir? Ja, also wenn es gar nicht anders geht, dann versuche ich es tatsächlich mal. Und das, wenn ich es nicht aushalten und kann. Das geht dann auch. Ja. Das geht dann auch. Ja, ja. Nun hört man immer wieder so, wir Männer hören immer wieder, wir jüngeren Männer, zähle ich mich auch noch zu, immer solche Storys, wenn die Frauen erstmal in der Menopause sind oder waren, dass sie nicht mehr so feucht werden. Stimmt das? Nee. Stimmt nicht? Nee. Das pegelt sich alles wieder ein. Mhm. Das pegelt sich alles wieder ein. Also es ist am Anfang, ist das denn so, dass in der Zeit der Menopause, als es, wenn die so einsetzt, diese Zeit, dass dann schon so die Lust an der Sexualität ein bisschen zurückgeht bei Frauen? Die geht zurück. Das ist klar, wenn du, vor allen Dingen, wenn du nicht die Gelegenheit hast. Mhm. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, du genießt das alles viel intensiver. Mhm. Mhm. Also das ist ganz, ganz anderes als in jungen Jahren. In jungen Jahren, naja, da liebst du drauf zu oder so, aber so genießt du das alles ganz anders. Ja. Jeden Handgriff, jede Bewegung und jedes Schmusen und alles. Und ist ganz, ganz anders. Ich könnte mir vorstellen, dass man in dem Alter auch hundertprozentig weiß, was einem selbst Spaß macht und gut tut, ne? Welche Bewegungen man machen muss, um richtig draufzukommen und all solche Sachen, ne? Man ist ich freue mich schon auf Ostern. Ich habe Farbe gekauft, aber nicht, dass wir Ostereier anmalen wollen. Wir wollen es gegenseitig als Hasen anmalen. Als Hasen wollt ihr anmalen? Ja. Da kann man kommt das Wort Eier ja vielleicht auch noch irgendwie in wollen das ja nicht vertiefen. Also ihr habt Fantasie, ne? Mag ich schon. Mhm. Edith, ja? Du hast gerade den Anfang der Sendung mitbekommen. Ja. Da hat der junge Mann angerufen, der Michel, der von seiner Tante erzählte, die mit 60, klingt ja schon seltsam, aber es scheint ja doch wahrscheinlich zu stimmen, schwanger ist. Mhm. Würdest du im Alter von 60 noch ein Kind haben wollen, gehabt haben wollen, muss man bei dir sagen? Oh ja. Du auch? Du oh, auch? Ja. Ja. Oh ja. Ich würde es sogar noch heute haben wollen, wenn es möglich wäre. Ja, also das Argument, dass du dann schon uralt bist, wenn das Kind mal gerade in die Pubertät kommt, wäre dir egal? Das wäre mir egal. Bloß es wäre natürlich jammerschade, weil das Kind dann in dem Moment allein dasteht. Genau, und diese tolle Mutti nicht mehr erleben könnte, die du offensichtlich bist, wie ich das so höre. Du stehst auf junge Männer, hast du das gerade am Anfang verraten. Ja. Wenn jetzt, nehmen wir mal den Fall, es käme ein 25-Jähriger. Würdest du mit dem auch? Na, ich würde sagen, nur so 30 möchte er wenig sein. Der 25-Jährige, der hat zu wenig Erfahrung. Genau, der macht's falsch und das ist recht langweilig für dich. Ja, und auf Deutsch gesagt, die gehen drauf zu und so. Nein, das ist nicht meine Masche. Man muss das alles mit Gefühl machen. Ja. Ein bisschen Vorspiel muss dabei sein. Und da müssen die Männer schon ein bisschen erfahrener sein. Ja, das, ja, und das muss alles mit Genuss gemacht werden. Ja. Du musst das richtig genießen können. Ja. Und das können wir beide. Toll, dann wünsche ich euch für Ostern richtig viel Spaß. Viel Spaß beim Anmalen und was ihr da alles sonst noch so macht. Edith, alles Gute. Danke. Tschüss. Dir gleichfalls auch. Schönen Dank nochmal. Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Johanna, 46. Ja, hallo, Jürgen. Guten Morgen, Johanna. Hi. Guten Morgen. Ja. Zu welchem Thema? Sexualität im Alter. Ja. Wir haben schon mal miteinander. Haben wir? Wir beide haben miteinander? Ja, ich hoffe, nur gesprochen. Miteinander gesprochen, ja. Ja, also Sexualität im Alter. Ich rede da von Altersheim. Ja. Ich denke mal, im Altersheim sind ja diese Grenzen so arg gesetzt. Männlein links, Weiblein rechts. Mhm. Nicht? Und ich habe öfter mal, Wache gestanden, wenn sich ein Pärchen getroffen hat. Arbeitest du im Altersheim? Ja. Du bist Pflegerin? Ja. Oder Krankenschwester? Oder Altenpflegerin. Altenpflegerin. Das ist, erzähl mal, wie ging das dann ab? Du hast Naja, man kennt doch die Pärchen. Uh-huh. Nicht? Und wenn denn so abends, nach dem Abendbrot, wenn man denn so gesehen hat, den Blickkontakt, man kriegt ja dann da so einiges mit. Uh-huh. Und naja, dann habe ich gedacht, halt, da passiert irgendwas. Mhm. Nicht, dass die dann überrascht werden von den Angehörigen oder so. Oder dass eben eine Schwester rein muss, weil sie Medikamente verteilen muss oder irgendetwas anderes. Nicht? Also da habe ich dann eben aufgepasst, dass die nicht gestört werden. Das ist ja eine schöne Aufgabe. Wie lange hat es dann immer so gedauert im Durchschnitt? Ach, im Durchschnitt, es kam immer, ja, mein Gott, 2-3 Stunden. Mhm. So lange hast du denn auf dem Gang gestanden? Nee, Nee. Aber wir haben uns dann, wir Schwestern oder Pfleger, wir haben uns dann im Arzt gewechselt und haben... Johanna, ist das denn im Altenheim oder in Altenheim oder da, wo du arbeitest, ist das ein Tabuthema? Ja. Warum eigentlich? Ne? Gerade haben die Leute Zeit und wenn es ihnen einigermaßen gesundheitlich noch gut geht, ist doch wunderbar, wenn sie das genießen können. Ja, klar. Aber das ist ja nur ein Tabuthema bei denen, die keinen abkriegen. Mhm, mh. Ja, also dieses böse Geschwätze, die treibt's mit dem und der treibt's mit der und so. Ja, aber die reden auch gar nicht über die Sexualität. Das ist ein absolutes Thema. Ja, das wird verschwiegen. So nach deiner Erfahrung, sind die Leute, denn wir haben ja gerade ganz tolle Berichte gehört, ja, die mich hoch beeindruckt haben. Mich auch. Ganz toll, ne? Also, das ist super. Wunderbar ist das. Trotzdem widerspricht das so meinen Beobachtungen. Ich nehme oft, leider, aber es ist so, ich nehme oft alte Leute wahr, die strahlen für mich dann so etwas aus, als wären sie asexuell geworden, als würde Sexualität keine Rolle mehr spielen. Wie beobachtest du denn das bei deiner Arbeit? Ist es wirklich so aktiv oder sind das doch nur Ausnahmen? Das sind Ausnahmen, ganz wenige, denn es geht ja auch um die Sympathie. Die müssen sich ja auch verstehen können und müssen sich mögen. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ja, die sind so sexunlustig zum größten. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass das halt eine Generation oder Generationen noch sind, die sehr unfrei erzogen worden sind und die es auch nicht gerade leicht gehabt haben, in ihrer Jugend ihre Sexualität zu leben. Ne? Wie kann man sie denn im Alter leben, wenn man es früher nicht gelebt hat? Ja, doch, das ist so. Vielleicht entwickelt sich da ja in den nächsten Zeiten, entwickelt sich das irgendwie anders. Aha. Hast du mal so ein richtig tolles Liebespaar erlebt, die so wirklich im siebten Himmel geschwebt sind? Na, Liebespaar nicht. Ich habe mal eine kleine, ein bisschen peinlich war es für mich jedenfalls. Nach dem Abendbrotessen, es gab bei uns zum Abendbrot Wiener Würstchen, nicht? Und das Ehepaar, was ich dabei bei dieser Peinlichkeit erwischt habe, war schon etwas, neben der Kapp, sagt man. Was haben die mit dem Wiener Würstchen gemacht? Ich bin dazu gekommen, wie Vater Mutter das Würstchen einfädeln wollte. Also, wir haben hier in dieser Sendung schon so vieles gehört. Dieses passiert also auch im Altersheim. Wiener Würstchen ist jetzt noch eine ganz neue Komponente. Naja, wie ist es denn, du bist noch eine relativ junge Frau und stehst so in der Mitte deines Lebens. Wirst du vielleicht von älteren Herren auch angebaggert? Ja. Ja, das wirst du. Ja. Und du weißt dich aber zu wehren. Aber sicher. Ja. Aber sicher. Hast du persönlich, was deine Person angeht, wie denkst du über deine Sexualität, wenn du älter werden wirst? Ich hoffe, ich schaffe das noch bis weit ins hohe Alter. Im Prinzip bis zum Schluss, ne? Ja, sicher. Denn gut, ich bin jetzt 46. Die Menopause ist zwar noch nicht da, aber ich muss sagen, ich habe, um eine Schwangerschaft zu verhindern, habe ich das konkret gemacht, mich sterilisieren lassen. Ja, ich denke, Sexualität möchte ich genießen bis ins hohe Alter. Das ist ein Wort. Ich denke immer, das ist auch ein toller Tod. Man müsste so mit 90 Jahren bei einem Orgasmus einen Herzschlag kriegen. Ne? Oh, das wäre es. Ne? Aber dann bitte beide. Dann beide gleichzeitig, genau. Das wäre natürlich der Reißer schlechthin. Ja. Danke für deinen Anruf, Johanna. Ja, tschüss. Okay. Danke, ciao. Tschüss. Ich begrüße ganz herzlich jetzt die Inge und die ist 73. Ja. Hallo Inge. Jürgen, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich werde am 15. Februar 74 und bin ein Spätzünder. Wie, was heißt Spätzünder? Spätzünder heißt, ich habe zwei Ehen hinter mir, bei der ersten obwohl Mediziner 0815. Vier Jahre später habe ich einen Dippel-Ing kennengelernt, da war ich bei einer Firma, Krupp Dolberg in Essen. Und er arbeitete dort als Ingenieur und wir sind uns begegnet. Und das hat sich gerade so ergeben, dass ich sehr einsam war, weil meine Mutter an Leberkrebs erkrankt worden ist, obwohl nie geraucht. Die hatte meine Tochter bislang versorgt. Und das hat das Schicksal so wunderbar gefügt, dass ich diesen Mann kennengelernt hatte. Allerdings war dieser Mann 19,5 Jahre älter als ich. Aber ich habe es gewagt. Es war ein wunderbarer Mensch und er war ja auch für mich in Russland. Er war 11 Jahre in Sibirien. Und nach einem wunderschönen Jahr ist dieser Mann impotent geworden. Sag mir nochmal, um es richtig einzuordnen, wie alt du warst, als du ihn kennengelernt hast. Also um die 60. Um die 60, ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Nach einem Jahr ist er dann impotent geworden. Moment, ich war, ach Quatsch. Mein erster Mann hat 9 Jahre gelebt. So, da war meine Tochter 6. Mit 27 geheiratet, mit 29 kam das Kind. Und nach 9 Jahren ist er durch Alkohol am Steuer gestorben. Es war nur ganz wenig Alkohol, aber er hatte nichts gegessen. Mhm. Und war in der Nacht noch gestorben. Ist gestorben in der Nacht. Auf jeden Fall. Es war aber nicht die große Liebe. Der hat ein Jahr um mich geworben und dann hat mich die Stellung gereizt. Ein Oberarzt ist ja nun was Besonderes. Klar. Bekommt nicht jede Frau. Aber ich habe immer darauf Wert gelegt, dass es gute Männer waren. Ja. Aber die ganz große Liebe kam dann erst die mit 60. Die kam erst später. Daher und da habe ich meinen Körper erst richtig kennengelernt. Mhm. Und wenn ich jetzt etwas sage, das glaubt mir kein Mensch. Wenn das mit dem Orgasmus mal nicht so geklappt hätte, dann habe ich das nachher selbst gemacht und das konnte 30 Mal sein. 30 Mal? Ja, vor einem Jahr noch. Jetzt nicht mehr? Also, das ist so gewesen. Dieser wunderbare Mann, der ist verstorben. Mit dem wollte ich zusammenziehen. Heiraten weniger, weil ja unsere Renten wichtig waren bei einer großen Wohnung. Aber der war auch in Sibirien. Aber das war der hübscheste, den ich bisher hatte. Groß, stark, volles Haar. Und gebildet, Diplomkaufmann, hat auch noch gearbeitet, obwohl er 3 Jahre älter war als ich. Aber dann habe ich gedacht, er war schon herzkrank und das hat ihn auch schon belastet, eben durch diese Unterernährung. Aber er hatte immer einen Lastwagen gefahren, dadurch ging es ihm einigermaßen, kam dann auch nach Hause. Inge, das muss ich was fragen, das, damit das nicht untergeht. In Scheidungsstab. Habe ich das richtig verstanden, dass du dann erst so mit Anfang 60 zum ersten Mal so richtig einen Orgasmus? Auch viel später noch. Noch später, einen Orgasmus später erlebt hast? Ach so, mit 58 habe ich ein Orgelstudium angefangen. Da fing das erst an, doch um 60. Da bin ich erst munter geworden. Die klassische Musik, die hat mich so berührt. Hast du den Eindruck, dass du dann vielleicht früher sowas versäumt hast? Ja, das hatte ich immer. Das hatte ich immer. Daher hast du dann danach so richtig losgelegt, um es nachzuholen. Hab ich. Mein Chauffeur. Und ich hatte ein gutes Leben, ich konnte Designerkleider tragen, er war so stolz auf mich und das war eine kleine Befriedigung. Aber innerlich war ich so leer, das kann man sich nicht vorstellen. Wie ist es denn jetzt im Moment? Wie lebst du, was deine Sexualität angeht? Ich habe jemand, der mich verehrt. Und ich hatte nie den anderen Herren gesagt, wie alt ich war, nur dem Verstorbenen. Der war 3 Jahre älter als ich, dem habe ich es gesagt. Aber jetzt habe ich einen Verehrer, der ist 18 Jahre jünger als ich. Und schlaft ihr miteinander auch? Es kommt, der wartet darauf. Der buhlt schon 3/4 Jahr um mich. Inge, wenn der hört, dass du 30 Mal hintereinander kannst, dann wird der nicht mehr, gar nicht mehr zu halten sein. Der ist gar nicht los. Der ist verheiratet, aber er sagt, seine Frau sei so fett, da quabbelt alles. Und die will immer noch was von ihm. Und er kann nicht mehr. Er ist fix und fertig. Und er ist selbstständig und dem geht es gut. Und er war einmal zum Tee bei mir und ich fand ihn auch hübsch. Ich fand ihn sehr, sehr nett. Weißt du, was ich dir wünsche? Ja. Soll ich das jetzt machen? Ja. Ich habe 3/4 Jahr Pause eingelegt. Ja, ich finde, du hast jetzt wieder einen Mann verdient. Und ich hätte es eigentlich verdient. Ja, finde ich schon. Ich freue davon. Ich sehe den Mann vor mir. Er war hier. Und ich wohne hier sehr kuschelig und habe mich so für mich eingerichtet. Und ich habe keine Falte im Gesicht. Ich kann es mir absolut vorstellen. Also so vital wie du erzählst, glaube ich das auch so. Ich habe 40-jährige Ansagerinnen. Die haben mehr Falten als ich. Habe keinen Krähenfuß, wenn ich lache. Und du hast dich nicht liften lassen? Nein. Gar nichts, von Natur aus. Da würde ich keine Maß für ausgeben. Das ist doch gelebtes Leben, das gibt's doch nicht. Ich habe einen vollen Mund. Inge. Ich habe wirklich, ich kann mit der flachen Hand, mit durchgedrückten Knien auf die Erde, ich habe mein Trampolin hier stehen, da gehe ich gleich nochmal drauf, um die Knochen fit zu halten, dass die Gelenkschmiere sich verteilt und ich werde es tun. Ich wünsche dir von Herzen, Darf ich das noch? Ich habe dem gesagt, wie alt ich bin. Das ist dem völlig egal. Der hat mich ja gesehen. Der war hingerissen. Mhm. Ob ich nur ein Dirndl trage oder ein Designerkleid, das gefällt ihm. Ich habe 2 Kilo mehr, aber dafür habe ich keine Falten. Inge, alles Gute. Ich wünsche dir von Herzen, dass das nochmal eine tolle Liebe wird und dass du auch viele schöne Dinge erlebst. Alles Gute, viel Glück. Das wird auch noch was. Tschüss, Inge. Ja, tschüss. Ist das jetzt die Stimme von Jürgen gewesen? Das war die Stimme von Jürgen. Von wem sonst, ja. Ich dachte jetzt von dem anderen Herrn hier. Alles Gute. Ja. Tschüss. Jetzt ist die Johanna dran und die ist 64. Ja, hallo. Ja, Johanna, hallo. Hallo, Dormian. Guten Morgen. Ich bin platt, dass ich mal durch. Die zweite Johanna heute, sehe ich hier gerade. Ja, ja, schön, Johanna. Schön, dass du da bist. Ja, Da wollte ich mich auch mal zu Wort melden. Ja, ja, da geht die Post ab mit 64. Das würdest du auch so sagen. Oha, ich sage es ja. Deswegen rufe ich ja auch an, dass die jungen Leute endlich mal kapieren, was gespielt wird im Alter. Mhm. Die brauchen keine Angst zu haben, überhaupt nicht. Was wird denn bei dir im Alter gespielt? Ja, ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich habe vor 2,5 Jahren einen 31-jährigen Freund gehabt. Hey, hey, hey. Wow, ja. Leider war der langweiliger als ich. Aha. Die musste ich wegschicken, wie auch immer. Aha. Dann habe ich vor ein gutes Jahr einen kennengelernt, also er mich. Mhm. War 48. Er hat sich mit mir verlobt, alleine. Ich wusste nichts davon, ist ja auch egal. Ja, du musst bitte ganz Fall, nah ans Telefon gehen. Ja, bin ich dran? Ja. Und da, das ist ganz toll, also muss ich ehrlich sagen. Frag mich doch mal, Mensch. Wie bitte? Du sollst mich mal was fragen. Ich soll dich was fragen? Ja, du warst wunderbar am Erzählen, da wollte ich nicht zwischenquatschen. Ach so, ja. Ist es denn für dich auch so, was, wie wir das gerade gehört haben, dass du so die Liebe und die Erotik jetzt intensiver erleben kannst und dass sie für dich schöner ist als vielleicht vor 30 Jahren noch? Ja, das ist freier. Mhm. Man hat keine Angst mehr, Kinder zu kriegen oder wie auch immer. Mhm. Und meine Generation, Jahrgang 33, die waren so, die mussten ja verklemmt aufwachsen. Wir wurden nicht aufgeklärt, genau. Wenn man unten das Geschlechtsteil angefasst hat, pfui, dann kriegte man Handschuhe an, dass man da ja nichts berührt. Johanna, in welchem Alter hattest du deinen ersten Orgasmus? Mit 17. Mit 17, ja, immerhin, ne? Also nicht erst dann doch sehr viel später. Ja, da ist mir noch was vorgefallen, deswegen war ich eine Spätzünderin. Aber ich war 21 Jahre verheiratet. Und da mein Mann, wenn das mal ein bisschen zur Sache ging, da wurden die Gardinen zugemacht und das Licht aus. Und ich wollte immer was sehen. Und er war so genannt. Genannt. Er hat gar nicht kapiert, was ich von ihm wollte. Gibt es, wenn man jetzt schon so viele Jahrzehnte sexuelle Erfahrung hat, erlebst du dann auch noch neue Sachen? Dass du ja? Ja. Was war das? Mein jetziger Freund. Im Moment haben wir jetzt 3 Monate Pause gemacht. Ne? Wir sind ein bisschen verkracht. Ja, natürlich, da geht die Post ab. Gibt es auch noch sexuelle Varianten, die du jetzt im Alter entdeckt hast, die für dich früher vielleicht tabu waren? Ja, zum Beispiel, ich habe mir einen Wunsch erfüllt. Also den habe ich mir erfüllt, indem dass ich ihn mit Honig von oben bis unten eingeschmiert habe. Und das hat ihm gefallen? Und ich habe ihn ja gefragt. Und er hat ja gesagt, er wusste ja gar nicht, was ich mit ihm machen wollte. Johanna, wenn du so mit deinen Bekanntinnen, sage ich jetzt, mit den Frauen in deinem Alter so zusammen bist, redet ihr über Sexualität? Nee, die reden da drin nicht mit mir drüber. Hast du den Eindruck, dass es bei denen auch so abgeht wie bei dir? Ja, ich habe mal eine Bekannte gehabt und die hat immer gesagt, warum lernst du immer so junge Männer kennen und so gut aussehende? Da habe ich gesagt, und sie so schmuddelige. Und da habe ich, oh Gott, wie soll ich das sagen? Ich habe gesagt, geh mit denen unter die Dusche, dann ist er sauber und vernaschen. Und da war sie empört. Ja, sowas sagt man ja auch nicht als ältere Dame. Ich konnte nicht mehr anders. Hätte denn auch ein etwas älterer Herr bei dir eine Chance, wenn er nett wäre? Nein. Nein, also er muss schon recht jung sein. Nein, recht jung. Normal, denn den ich jetzt da habe, der ist ja nun auch nicht mehr so jung. Aber er ist ein toller Mann. Mhm. Ja, ja. Dann, und dann habe ich mal einen 23-Jährigen gehabt. Auch? Moment. Der hatte sich in mich verliebt. Aha. Die Stimme im Radio. Ne? Ja. Ich schreibe Liebesgedichte. Ich habe dir auch schon mal Gedicht geschrieben. Ja. Ja. Aber kein Liebesgedicht. Das war zum Geburtstag. Konnte ich leider nicht bringen. Und da habe ich den Anrufe bekommen. Und der war so ein Softie, so wie ich, und so, ach, so romantisch. Er stand mit der Hose hier vor der Tür. War toll. Aber da ist nichts draus geworden, nichts Näheres. Ja, es ist da was draus geworden. Mhm. Aber leider musste ich ihn wechseln. Ich fand, er war zu jung. Also, er hat geweint. Er ist heute noch böse auf mich. Mann. Johanna, ich wünsche dir ein gutes Leben weiterhin. Genieße es in vollen Zügen. Das tue ich. Alles Gute. Auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. Herzlich willkommen, was haben wir denn hier? Else, 77. Hallo Else. Ja, bitte. Ja, hier ist Jürgen. Du bist jetzt dran, hallo. Else? Ja. Hörst du mich? Ja, ja. Du hast angerufen bei uns zum Thema zu alt für Sex. Ja. Warum hast du angerufen? Ich hab schon zweimal. Domian? Ja. Ach so, da ist der Domian. Ja, du bist jetzt dran. Ach so. Ja. Ich hatte eben mit jemand gesprochen. Genau, es war das Vorgespräch. Ja. Du hast zu unserem Thema angerufen. Ja, Sex im Alter. Genau. Das ist, da gibt's kein Tabu. Also das ist das Gleiche, nicht genau das Gleiche, wie das in der Jugend war. In der Jugend war man doch anders wie jetzt. Das also war flotter, schneller. Es war wirklich anders. Also wie viele sagen, das ist dasselbe, das könnte ich mir nicht erklären. Oder es ist so, ich bin ja alleinstehend. Ich habe ja nur Telefonsex. Du hast Telefonsex? Ja. Wen rufst du an? Bitte? Wen rufst du an? 29. Also eine Nummer rufst du an? Eine ja, da sind verschiedene Nummern. Also es sind so kommerzielle Sachen, also es ist kein Bekannter von dir, ne? Nein, das ist ein ganz großer Witz gewesen, du wirst nicht glauben. Ich war so drüber dran, ich bin ja 76, bin viel allein, sehr viel. Ja. Wenn meine Kinder nicht kommen, immer allein. Auch noch behindert durch einen Unfall. Da war ich so drüber dran und da wollte ich die Telefonseelsorge anrufen. Telefonseelsorge, ne? Ja. Aber kein Telefonsex, da noch Nein, nicht, ne? Aber ich wurde Telefonseelsorge und hatte Telefonsex am Telefon. Das ist ja wunderbar. Ja, und dann erzähl mal, wie ging's denn da ab? Ja, jetzt sagt der junge Mann, ich erzähle dem unter Weinen. Jetzt hat der junge Mann gedacht, was ist denn nun da los? Ja. Jetzt war der aber so anständig. Es war ein junger Mann von 39 Jahren aus Köln. Ja. Der sagte mir, rufen Sie doch bitte mal, legen Sie auf und rufen Sie eine andere Nummer mal an. Ja. Ich dachte, was soll denn jetzt sein? Ja. Das habe ich gemacht. Und da kam der auch wieder dran, er sagte, sonst wäre sie zu teuer gekommen. Das hätte sie zweimal so und so viel gekostet. Ja. Und jetzt kostet sie nichts. Und jetzt hast du richtig Telefonsex mit dem gemacht? Ja, das habe ich dann auch noch. Das hat, kommt das öfters vor? Ja, die Woche einmal. Die Woche einmal? Ja, wie? Wir kamen nicht. Das ist ja teuer. So. Else, jetzt erzähl mir mal bitte, wie der das macht. Bringt der dich richtig in Fahrt dann am Telefon? Ja, ich kann dir doch hier nichts vorstellen. Nein, also nein, macht. Natürlich nicht. Nein. Aber ist es so, ich muss dich jetzt so ganz indiskret fragen, wir reden ja ganz offen miteinander. Ja. Bringt der dich dann so weit, dass du einen Orgasmus am Telefon hast? Ja. Das schon, ja. Ja, ja. Hast du dann auch irgendwelche Hilfsmittel bei dir? Oder ja, nein, onanieren. Du onanieren. Mit der Hand oder hast du irgendeinen Massagestab? Oder nein, habe ich nicht. Alles mit der Hand? Ja. Und wie lange dauert dann so ein Telefongespräch? Na, eine Viertelstunde. Ach, das geht aber schnell. Ja, das ja, geht aber schnell. Ja. Und er weiß schon so richtig, wie er dich scharf machen kann. Ja, ja, genau. Ich finde es wunderbar, dass du das machst. Und ich finde es wunderbar, dass du das so offen erzählst. Da würde manch einer, gerade in deinem Alter, sich schämen. Finde ich wunderbar. Weshalb soll man sich schämen? Nein, natürlich nicht. Früher wurde man als Kind, 20 Jahre. Also in den 30er Jahren war ich 10. Da war es noch reinkommen, nirgendwo hingehen. Ich war Einzelkind, da war es noch ganz viel schlimmer, dass die Eltern Angst hatten, dass an einen kommen würde. Mein Mann, der ist schon seit 20 Jahren tot. Der war Frührentner, vom Traktor überfahren worden. Da war auch nicht mehr viel. Ja, das kommt einmal dann doch raus. Auf jeden Fall ist es schön, dass du durch Zufall diese Telefonsexnummer entdeckt hast. Ja, ne? das ist ein Witz gewesen. Und ist das so, dass du dich da richtig darauf freust, das einmal in der Woche zu machen? Ja. Ja, das war so eine Bereicherung für dein Leben, auf jeden Fall. Richtig, und man spricht mit den Menschen. Ja. Die passen sich einem an. Ja. Also, das ist wunderschön. Also ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir noch viel, viel Spaß beim Telefonsex und von Herzen alles, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, meine Liebe. Alles Gute. Tschüss. Ich sehe deine Sendung jeden Abend. Das ist schön. Tschüss. Tschüss, Domian. Also ich muss euch, die ihr etwas älter seid, ja wirklich mal ein super Kompliment machen. Ihr seid ein so tolles Publikum und es macht mir so viel Spaß, mit euch zu reden. Und freue mich auch immer sehr über eure Toleranz, weil ihr kriegt ja hier einiges immer zu hören, aber das macht euch ja überhaupt nichts aus. Finde ich ganz toll, dass diese Sendung auch viele ältere Leute verfolgen. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da mit einer offenen Talk-Radio-Sendung. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und bis dahin. Ciao.